بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. أما بعد, zur sechsten Bedingung von La ilaha illallah, Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Die Shahada muss mit Aufrichtigkeit ausgesprochen werden. Dies bedeutet, dass man verpflichtet ist, seine Absicht zu reinigen und La ilaha illallah nur deshalb auszusprechen, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Surah 39, Vers 2-3. Gewiss, wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir herabgesandt, so diene Allah und sei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Wahrlich, Allah gehört die aufrichtige Religion. Surah 39, Vers 11. Sag, mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Surah 39, Vers 14. Sag, Allah allein diene ich und bin dabei ihm gegenüber aufrichtig in meiner Religion. Surah 98, Vers 5. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens und das Gebet zu verrichten und die Zakat zu entrichten. Dies ist die Religion der Geradlinigkeit. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass dieser sagte: Der glücklichste Mensch mit meiner Fürsprache am Tage der Auferstehung ist der, der von seinem Herzen oder von sich selbst aus, hier war sich der Überlieferer des Hadithes nicht sicher, mit reiner Überzeugung, mit Aufrichtigkeit La ilaha illallah sagt. Bukhari. Bei Al-Hakim, meine Fürsprache ist für den, der aufrichtig La ilaha illallah bezeugt und dessen Herz seiner Zunge glaubt und dessen Zunge seinem Herzen also glaubt. Uthman ibn Malik über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass dieser sagte: Wahrlich, Allah hat dem Feuer den verboten, der La ilaha illallah sagt und damit das Wohlgefallen Allahs erlangen möchte. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.